Mutterfunk. Guten Abend. Hallo. Ach, ich höre mich selbst nicht, deswegen. Ich habe es einen Kopfhörer leiser gemacht. Heute ist wieder der 2.12. Und wenn nicht, dann handelt es sich meine Wiederholung. Ach Mensch. Puke war noch angeklickt hier. Ich fange am besten nochmal an. So, machen wir den Haken weg. Geht er weg? Jetzt ist er weg. Ja, hier ist wieder Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 2.12. ist, dann handelt es sich eine Wiederholung. Und zu Gast ist der Dominik. Ja, hallo. Guten Abend. Und für die Leute, die jetzt gleich schreien im Chat, heute haben wir noch gar nicht den 2.12., das sage ich euch eins, ihr hört gerade eine Sendung, die in der Zukunft läuft. Ja. Zurück in die Zukunft. Ja, der Dominik, den habe ich eingeladen. Das letzte Mal warst du hier vor 4 Jahren. 2011 und ja. Kam mir jetzt gar nicht so lange vor, ehrlich gesagt. Als wäre es gestern gewesen, ne? Ja, gestern ja, nicht, aber nee. Letztes Jahr oder. Das war noch in der Moltkestraße. Hm. Ja, das ist lange her für mich. Du spielst bei Molotow Soda und jetzt gerade eben, was wir gehört haben, 1982. Genau. Also 1982 haben wir jetzt gerade gehört, Anarchie und Bier hatte ich ausgesucht, weil ja auf der Webseite bei dir steht ja die Sendung mit Anarchie und Bier. Ne? Ja. Ja, und ja, deshalb habe ich das ausgesucht. Das ist ein Song, der ist jetzt auf dem, also Bonn-Sampler, Beethovens Fluch, das ist ja sozusagen der dritte Teil. Jetzt der erste Teil ist ja irgendwie, glaube ich, 86 oder so rausgekommen oder 85, meine ich. Und das, diese Bonn-Sampler, das ist so eine Sache, da haben sich halt immer die Punkbands von Bonn zusammengetan und haben halt zusammen Sampler gemacht. Und dieses Jahr gab es halt auch wieder einen und der Song, den wir eben gespielt haben, der ist halt von dem Beethovens Fluch, heißt er, also LP-Sampler. Und da gibt es eine kleine Story noch zu. Ja. Und zwar, das Lied, das gibt es eigentlich schon länger. Und zwar ist das eigentlich von meiner Schülerband Kanalterror. Und ist auf dem Demo drauf von 1983, dass wir mal damals irgendwie beim Walli im Proberaum von Toxoplasma aufgenommen haben. Und da gab es aber irgendwie nie so einen richtigen Text zu, also da, so ein bisschen schon. Und da wir ja mit 1982 halt so in dem Stil von 1982, halt so Anfang 80er halt Songs machen. Normalerweise spielen wir eigentlich Lieder nach, aber halt für den Sampler haben wir dann zwei eigene Songs gemacht und dann habe ich das halt nochmal aufgegriffen und dann halt einen anderen Text, also einen richtigen Text, kompletten Text mal zugeschrieben und ja, dann haben wir es aufgenommen und das war es jetzt. Also ihr wart früher mit Kanalterror, seid ins Studio und habt da einfach die Musik gemacht und dann anschließend erst die Texte. Nee, das war also das war ja auch kein richtiges Studio, sondern das war einfach nur der Toxoplasma-Proberaum. Und da haben wir halt neue Lieder aufgenommen, weil wir damals dachten, wir machen noch eine neue Platte und so weiter. Und da war der Text halt noch nicht fertig. Ja. Und also die Aufnahmen gibt es auch, aber da, den Text kann man halt nicht verstehen, weil das halt mehr so Genuschel ist. Und ja, dann hatten wir halt gedacht, jetzt mache ich das Lied mal zu Ende nach wie vielen Jahren? 32 Jahre später oder so. ja. Aber es passt ja zu 1982, weil ihr ja eigentlich eine Coverband seid. Genau. Aber wie gesagt, halt für einen Sampler dachten wir halt, dann machen wir mal was Eigenes und haben halt zwei Sachen aufgenommen und das ist okay, das ist halt in gewisser Weise ein Cover, aber es ist halt schon doch anders als halt der Originalsong. Und ihr habt es ja auch früher nie auf der Bühne gespielt. Nö, ja. Genau. Das gab's eigentlich nicht. Das kennt wahrscheinlich auch keiner. Also man im Internet kann man die Originalversion aber finden, theoretisch. Das ist das Internet von damals, vor 32 Jahren. nee, aber es gibt ja Leute, die dann so Demo-Tapes und sowas halt reinstellen. So. Und also theoretisch kann man das auch in der Originalversion finden. Und dann werdet ihr, wenn ihr das macht, hört ihr, dass ihr nichts hört. Also auf jeden Fall keinen richtigen Text. Ja, sollen wir mal von Kanalterror was spielen? Ja, dann spielen wir mal Saufbauch. Dann erzähle ich auch noch ganz kurz die Geschichte dazu. Mal bitte, das stört mich jetzt gerade, weil ich muss mich die ganze Zeit zu dir umdrehen, weil du sitzt fast schon hinter mir. Am besten setze ich mal, um die Kurve, so an die Ecke. Ne, da. Ja, also das Lied hier Saufbauch, das ist ja sozusagen, haben wir damals aufgenommen für die Zu spät. Und das ist aber auf der Zu spät gar nicht drauf, auf der ersten Version, also von aggressive Rockproduktionen. Mhm. Und zwar, weil damals der Typ, der das halt Label hatte, halt der Karl Walterbach, der hat gesagt, zwei Sauflieder auf einer Platte, das gibt schlechte Kritiken. Und ja, er hat aber Punk produziert. Hallo? Ja, aber der hat natürlich dann damals halt auch immer so drauf geschielt, halt auf die Kritiken, bla bla. Mhm. Und dann ist das, hat er das runtergenommen, sozusagen. Also wir haben es aufgenommen, es kam aber nicht auf die Platte drauf. Und dann, also habt ihr gar kein Mitspracherecht gehabt? Das weiß ich nicht mehr genau, aber es war halt keine zwei Sauflieder auf einer Platte und da ist ja 100 Mann noch drauf. Ja. Und das fand er irgendwie besser. Und dann hatten wir das Lied aber auch, wir hatten das selber dann auf Kassette aufgenommen und dann kam halt irgendwie eine Anfrage von so einem englischen Label, Pax hieß das, für die Bollocks to the Gonads. Und dann haben wir einfach denen das Lied halt dann gegeben, wo der Walter was sich mega drüber geärgert hat, halt auch im Nachhinein. Und als die Platte dann nochmal wieder aufgelegt wurde, halt vom Suppenkasper Records, halt später ist das Lied halt dann mit draufgekommen. Wobei, wenn man genau hinhört, wir hatten ja nur diese Kassettenaufnahme, wenn man genau hinhört, hört man das, dass halt von der Qualität her etwas schlechter ist. Aber das ist genauso im Studio aufgenommen worden wie die anderen Lieder. Ja, genau. Zur selben Nur Zeitpunkt. Halt von euch halt auf Kassette konserviert. Genau. Ja. Sonst wären wir da auch nie wieder dran gekommen. Wahrscheinlich wär das dann auch niemals irgendwo aufgetaucht. Ja. Ja, hier, Kanalterre mit Saufbauch. Kanalterror. Ja, Hoshi hat geschrieben, zweimal sogar schon, du bist dieses Jahr 50 geworden, fühlte sich das irgendwie komisch an oder hattest du kein Problem mit dieser Zahl? Eigentlich nicht. Ich fühle mich gut und klar ist das, ist halt für mich nur eine Zahl. Und wenn ich mir angucke, wie andere Leute mit 50 drauf sind, Da kann ich angucken, wie Leute mit 40 drauf sind. Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich fühle mich noch jung. Ich bin ja Berufsjugendlicher sozusagen. Ne? Schon Darmspiegelung gemacht? Nee, bis jetzt noch nicht. Wieso? Ja, muss man ja irgendwann mal machen, ne? So echt? Irgendwie. Ja, ja. Hab ich gelesen. Noch nicht. Also. Ja. Nö, bis jetzt noch nicht. Ist gut, oder was? Weiß ich nicht. Soll irgendwie gut sein, ja. Genau. Ja, und dann wünscht sich jemand Multis, das wollen wir aber jetzt heute mal nicht spielen, weil das kennt ja sowieso jeder. Und dann leg doch einfach die Platte auf, ey, und dann hast du es. Und ich spiele mal einfach mal ein paar andere Sachen. Und jetzt spielen wir mal was ganz Neues, das hat bestimmt noch keiner gehört. Mal eine Band aus Korea. The Vegas, die kommen nächstes Jahr auch auf Tour, fand ich total geil. Habe ich zufälligerweise gehört. Super geile Band aus Korea. Auf geht's. Feed a State. Der Szene, der koreanischen Szene. Gut. Ja. Ja, also Südkorea meinte ich. Und dann schrieb einer irgendwie hier, handelt es sich um die Originalband Kanalterror? Der war bestimmt bei Kanalterror. Ja, es ist so. Ja, gibt's irgendwie ein Derivat oder was? Nee, keine Ahnung. Es gab mal eine Band, die hieß Analterror. Ja, ja, das habe ich auch gehört. Ja. Dann gibt's von Hoshi noch eine Frage. Mhm. Gab es damals Anfeindungen gegenüber Kanalterror, weil Tommy beim Bund war, oder war man da innerhalb der Punk-Szene tolerant? Also die Anfeindungen gab's vor allen Dingen von uns, weil wir das total scheiße fanden. Und sonst war auch keiner beim Bund und wir fanden das halt total kacke, dass er da hingegangen ist. Aber er hatte halt dann irgendwie gesagt, er hätte keinen Bock auf Urinkellner. Und der Volker, der Bassist, der hat ja irgendwie total verweigert, der ist ja dann auch irgendwie in den Knast gegangen wegen was weiß ich, also ist halt abgeholt worden hier von den Feldjägern, war dann irgendwie längere Zeit im Knast und sonst war keiner beim Bund, aber ich glaube, das wurde auch nicht so breit getreten und der Tommy ist ja dann auch kurz nach der Platte dann ausgestiegen, dann hat er sich das eh erledigt. Die jungen Menschen heutzutage können sich eh nicht mal drunter vorstellen, wie das war. Ja, also dass damals war das ja so, dass du, wenn du Zivildienst machen wolltest, musste man erstmal halt so einen ewig langen Schrieb verfassen und dann halt gab es halt so eine Gerichtsverhandlung auch und dann wurde halt entschieden, ob man wirklich so pazifistisch ist, wie man es vorher dargestellt hat. Und trotzdem musstest du damals halt, also zumindest zu meiner Zeit, hätte man 22 Monate dann Zivildienst machen müssen. Ich bin allerdings ausgemustert worden. Ja, ich auch. Ja, das ist gut. Ja. Es wäre mir auch zu kompliziert gewesen mit dem Totalverweigern oder überhaupt. Ja, das ist auf jeden Fall total krass. Also zu der Zeit war das auf jeden Fall ziemlich krass, das also wirklich schon, durchzuziehen. Da muss man schon ziemlich ausgefuchst sein, ne? Mhm. Und irgendwie den Schneid haben, da mit Anwalt und so rumzuhantieren. Und wenn man so jung ist und mit sowas keine Erfahrung hat, dann ist es doch. Ja, du wurdest halt systematisch fertig gemacht und beziehungsweise halt abgeholt und du musstest dann halt trotzdem dahin und dann wurdest halt dann so lange, bis das Verfahren war, halt dann da quasi in den Bau gesteckt. Ja, das habe ich ja von ein paar Leuten gehört, die halt verweigert haben, weil sie halt nicht, weil sie schwul waren, also die haben nicht angegeben, dass sie schwul sind, ne? Die haben halt verweigert, weil sie halt keinen Bock hatten, weil sie schwul waren. Ja, haben natürlich andere Gründe angegeben. Und die haben danach dann halt, weil sie halt das nicht aus politischen Gründen gemacht haben, haben sie halt danach dann irgendwie so sich beworben beim Ordnungsamt oder so, ne, irgendwie Verwaltungsstelle und haben dann halt hinter der Blume dann erklärt bekommen, ja, sie haben Zivildienst gemacht, vergessen sie es. Da ist nichts mit Staatsdienst oder städtischer Dienst oder sonst was. Ist natürlich, hat mir nur einer erzählt, ob das jetzt wirklich so war oder überall ja, so war. Ja, es gab auch den Trick, also ein Kumpel von mir, der hat das gemacht, der hat sich dann irgendwie 2 Monate lang nicht gewaschen. Ja. Und hat sich dann irgendwie vorher quasi mit einer Spritze, also mit einer Nadel halt irgendwie so Einstiche machen lassen. Ja. Und ist dann da so hingegangen. Also seine Freundin fand das nicht so gut, die 2 Monate. Und den haben sie halt direkt ausgemustert halt. Also das, aber das muss man natürlich auch erstmal durchziehen. Ja, ich bin 2-mal gemustert worden. Einmal auf T4 oder T5 oder wie das hieß. Also erstmal so, ne? Dann musste man nochmal. in 2 Jahren nochmal, ne, wenn er irgendwie sich vielleicht verändert hat. Und beim 2. Mal haben sie dann gleich gesagt, so, was steht denn da? Das kann ja gar nicht sein. Das stand auf diesem Schrieb von der letzten Musterung, dass so Leute wie mich müssten eigentlich gezogen werden. Aha. Ne, also stand so handschriftlich formuliert. Da hat er gemeint, das kann gar nicht sein, dass da irgendjemand irgendwie neben dem Formular noch irgendwie handschriftlich was verfasst. Auf jeden Fall haben sie mich dann ja, ausgemustert. Aus diversen Gründen. Sing doch mal was. Schreibt hier ja. einer. Ich bin ja kein Sänger. Ich spiele Instrumente. Ich singe höchstens Background. Und das jetzt so ohne Musik habe ich da jetzt ehrlich gesagt keinen. Jetzt so Akustik-Gitarrenteil ist jetzt auch ein bisschen blöd. Oder? Gitarre. Ja, überlege ich mir vielleicht mal. Aber jetzt spielen wir erstmal nochmal ein bisschen Musik und zwar. Das muss nicht die Reihenfolge sein, ne? Ja, ja, klar. Kann ich da eins auswählen? Ja. Wir spielen jetzt mal abwärts Computerstart, einer meiner absoluten Lieblingssongs. Das war abwärts. Kennst du die eigentlich persönlich? Was, abwärts? Ja, den Frank Z und den Elf. Nee, kenne ich nicht persönlich. Nee? Du kennst doch Gott in die Welt. Jeden kennen. Du kennst doch jeden. nee, die kenne ich nicht. Nee, fand ich aber damals immer super geil. Also ist eine geile Band gewesen auf jeden Fall. Also ich meine, gibt es zwar immer noch, finde ich aber jetzt nicht mehr so geil. Ja, mich auch irgendwann mal in den 90ern verlassen. Und haben sie mal irgendwie Das war ein phänomenaler Auftritt, den sie gehabt haben auf der IG Metall Jugend Party von der BSF irgendwie im Friedrich-Ebert-Saal oder irgendwo in Ludwigshafen haben sie gespielt. Allerdings nur vor den Leuten halt von der IG Metall. Mhm. Und dann hieß es dann irgendwie, ist es dann halt, irgendjemand war halt bei der IG Metall und hat es uns erzählt. Mhm. So, und mir so, wie, da ist ein Konzert mit Abwärts und wir haben davon nichts gewusst und das kann ja wohl nicht angehen, ne? Mhm. Dann sind wir da alle hin und die haben uns dann reingelassen, weil sie Angst gehabt haben, wir nehmen den Laden auseinander, wenn wir nicht reinkommen. Gut. Und dann sind wir rein und dann waren die aber schon alle weg, also diese ganzen IG Metaller, weil sie keinen Bock gehabt haben. Mhm. Auf Abwärts und auf Inch the Bagger Tables haben dann noch vorher gespielt. Mhm. Und dann die noch was sagen. Und dann saßen wir auf diesen riesengroßen Halle, also so, normalerweise sind da große Konzerte, ne, mit 800 Zuschauern oder was. Mhm. Und der war halt menschenleer. Und wir saßen dann halt auf der Bühne zusammen mit Abwärts und die haben dann halt gespielt und wir saßen so daneben und die haben dann halt noch einen Kasten Bier oder zwei aus dem Backstage organisiert. Ja, das ist doch cool. Und die durften auch, die mussten weiterspielen, weil nämlich auch wiederum dann die Ordner oder die Verantwortlichen gedacht haben, wenn die jetzt aufhören zu spielen, dann nehmen wir den Laden auch auseinander. Ja. Also, das war total lächerlich, weil wir waren jetzt nicht so, so aggromäßig unterwegs oder, also, denke ich mal. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, vielleicht hätte man Edding ausgepackt und irgendwie Anarchie auf dem Klo irgendwie hingemalt und dann wäre wahrscheinlich für die Welt zusammengefallen. Gut, dann spielen wir jetzt mal noch Musik, das kennt keiner. Oder was heißt, kennt keiner, kennen vielleicht wenig Leute. Und zwar, das ist auch von Anfang der 80er, das ist so ein Nebenprojekt von Cress gewesen mit einer Sängerin Honey Bane. Man hört das auch, dass da quasi Cress halt sozusagen die Backing Band ist. Honey Bane, Girl on the Run. We'll be right back. Ja, da kam jetzt eine Frage. Kanaltheorie gibt es nicht mehr. Seit wann? Ja, seit 1983. Ich spiele aber trotzdem noch in Bands. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit in verschiedenen Bands gespielt. Seit 98 spiele ich bei Molotov Soda auch. Dann habe ich bei G-Strings gespielt. Jetzt im Moment spiele ich bei 1982. Hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, wo der erste Song von war. Dann haben die aber schon wieder vergessen. Ja, dann hatte ich zwischendurch noch eine Band, The Puke. Und davon spielen wir jetzt. Ah, ich mache nämlich hier heute Selbstbeweihräucherungsprogramm. I Am Sick von The Puke. Ja, hier. Ungefähr von 96. Das war eine Puke mit I'm Sick. Ja, da kommen schon wieder Fragen. Kannst du von deiner musikalischen Tätigkeit leben und kennst du Wilhelm Busch? Also Wilhelm Busch ist mir ein Begriff. Also kenne ich, also was heißt kennen? Nicht persönlich, sage ich mal. Das ist doch dieser dieser Max und Moritz-Typ, genau. Oder was? Genau. Und vom Punkrock kann man eigentlich nie leben, würde ich mal sagen. Was hat das jetzt mit Wilhelm Busch zu tun? Ja, weiß ich auch nicht genau. Und dann ist hier noch... Nee, wie war die Antwort auf die Frage jetzt eigentlich? Nee, natürlich kann ich da nicht von leben. Also da kommt keine Kohle rein. Also ich kriege immer noch ein bisschen Geld, theoretisch, von den Kanaltürer-Sachen. Da ist aber schon länger nichts mehr bezahlt worden. Da muss ich mal ein bisschen nachhaken, sagen wir mal so. Aber die Platte wird halt immer noch weiter verkauft und da kommt eigentlich Geld rein. Und da ich... Wie weit ist es? Wie viel ist es so? Wie Flaschenpfand oder so 100 ja, Euro im Jahr oder was? Nee, das waren mal 1000 Euro. Aber wie gesagt, das ist halt schon länger nichts mehr gekommen. Da muss man mal ein bisschen Druck machen. Also das ist ja immer so, also man kann halt davon nicht... Wem machst du denn Druck? Dem Andy Suppenkasper. Ach, dem Andy, der lebt noch. Ja, ich hoffe. Ich habe schon ewig lang nichts mehr gehört. Ja, also ich auch nicht. Das ist ja das Problem. Kann ja sein, dass er jetzt inzwischen irgendwie also das auf ein anderes Pferd gesattelt hat und irgendwie raus ist aus dem Mail-Order-Dingens. Ich war auch schon ewig lang nicht mehr auf der Webseite oder ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass der irgend jemals in Erscheinung getreten ist die letzten 5 Jahre. Also es gibt es auf jeden Fall noch zu kaufen und das ist halt noch seine Adresse daher, denke ich mal schon. Und dann geht hier die Frage weiter... Die zu spät wird ja oft als einer der Meilensteine der Deutschpunk-Alben genannt. Anfangs ist man bestimmt stolz drauf, daran mitgewirkt zu haben. Gab es irgendwann mal den Druck, an diesen Erfolg anknüpfen zu müssen? Hat es irgendwann genervt, immer auf Kanaltür angesprochen oder reduziert zu werden? Also Druck habe ich nie verspürt und also ich freue mich drüber. Das war halt einfach so, ich war halt ganz klein damals, 15, 16 und ich hätte niemals gedacht, dass das heute überhaupt noch jemand, also was heißt heute, in der Zukunft dann jemanden kennt oder sonst was und ich habe da kein Problem mit, auch darauf angesprochen zu werden. Und also ich habe das halt zwischenzeitlich fand ich die Musik dann scheiße und heutzutage finde ich es schon wieder gut. Also damals war halt irgendwie so, nachdem wir dann irgendwie mit Bad Brains und Black Flag zusammengespielt haben, war das, also dieser Deutschpunk für mich quasi gestorben, weil das, also ich dann total hardcore, ja, mega abgefeiert habe, halt insbesondere halt Bad Brains und dann war das halt alles irgendwie für mich damals dann zu primitiv, ja, und dann wollte man dann immer irgendwie noch besser machen und noch komplizierter und noch schneller. Aber also heute finde ich die Sachen wieder gut. Also ich meine, ich höre das jetzt natürlich nicht jeden Tag zu Hause. Ja. Aber also die Songs... So als Klingelton fürs Handy. Nee, nicht mal das. Gut. Danke auf jeden Fall hier, Hoshi, für deine intelligenten Fragen. Also fragt euch weiter, ich werde auch weiter noch beantworten. Und jetzt spielen wir mal was. Wir können mal was von Molotow Soda spielen, von der wir die ganze Zeit reden. Ja, okay. Weil Molotow ist ja, der Sänger ist ja gleich wie von Kanal Terror, ne? Der Tommy. Genau. Sänger ist ja selbe und also wir haben halt auch hier für den Beethovens Fluch Songs aufgenommen. Mhm. Also eigentlich wollten wir halt eine neue Platte machen, jetzt mal nach 11 Jahren wieder, oder also 11 sind es ja gar nicht, das ist jetzt schon, glaube ich, 14 Jahre seit der letzten Platte gewesen. Aber ihr wohnt ja auch auseinander, ne? Genau, Tommy wohnt in Hamburg schon lange und ja, irgendwie ist das halt extrem kompliziert und jetzt machen wir auch ehrlich gesagt nichts mehr. Aber ein paar Lieder haben wir noch aufgenommen und eins ist halt auf dem Beethovens Fluch und das heißt Ghetto für die reiche Minderheit. Menschen, die leben in Armut, die wollen deine Kohle, die wollen dein Blut. menschlichen Dreck. Du wünschst ihn zum Teufel, doch es hat keinen Zweck. In der schmutzigen Großstadt verdienst du dein Geld. Da trägst du es schnell in deine heile Welt. An jeder Schule gibt's heute schon Gewalt, Drogen und Prostitution. Doch was man auch tut, es wird nichts nützen. Niemand kann dich vor den Nazis schützen. Geh in dein Ghetto und schließ dich schön ein. Lass die Rollen runter, hol die Kinder rein. Verschließ deine Augen vor der Wirklichkeit. Im Ghetto zählt die reiche Minderheit. Ja, wie sieht's denn aus? Ihr habt es doch wahrscheinlich komplett drauf, euer Programm, ne, von Molotow Soda. Wie also drauf? Wenn jetzt zum Beispiel irgendwie der Nils von der Punkstelle heiraten würde und würde euch einladen, irgendwie als Hochzeitsband, würdet ihr das machen? Nee. Finde ich schon mal gar nicht. Ja, Quatsch. Nee, wir spielen nicht mehr live und der Tommy hat uns dann irgendwie Anfang des Jahres gesagt, er würde nicht mehr gerne live auftreten und dann haben wir irgendwie die Band erstmal auf Eis gelegt. Wann war denn euer letztes Konzert? Ja, das ist schon Ewigkeit, nee, das ist schon 3 Jahre oder so. Weil der Kadi hat mir das mal erzählt, ne? Ja, mit dem Kadi hatten wir dann auch der Kadi spielt ja auch hier auf der Aufnahme. Ja. Und mit dem Kadi hatten wir halt dann auch das Material halt für die neue, in Anführungszeichen, neue Platte halt auch eingespielt. Auch, also wir hatten im Studio? Nee, wir haben das alles im Proberaum aufgenommen. Ja, aber wie Studio halt. Ja, ja. Ja. Und ja, aber dann hieß es halt irgendwie ja nicht mehr live auftreten. Und dann haben wir gesagt, ja, dann macht es auch keinen Sinn mehr, noch eine Platte zu machen. Und dann haben wir halt irgendwie Proberaum gekündigt, Bus verkauft. Und also es liegt eine komplett fertige Platte, liegt einfach so rum? Nee, also die ist, also theoretisch, also die Songs sind da. Es ist halt, sagen wir mal, die Hälfte ist eingespielt, aber noch nicht eingesungen alles. Ne? Ah, ja. Und dann haben wir halt gesagt, nee, machen wir nicht. Es macht keinen Sinn, eine Platte zu machen, wenn man dann nicht live mehr auftritt. So, und dann war es das jetzt erstmal. Weil das Homie keinen Bock mehr hat. Ja, also zumindest jetzt er hat gesagt, er wird die noch zu Ende einsingen und so, aber der hat halt irgendwie keinen Bock mehr auf Live-Konzerte. Alles Weitere bitte den Tommy fragen. Ja. Er ist ja wahrscheinlich auch in deinem Alter. Der Tommy ist ein bisschen älter als ich. Ja? Ja, ja. Ich glaube, der ist 3 Jahre älter als ich. Mhm. Ah, da kommt eine neue Frage hier. Guck mal. Du arbeitest doch mit Jugendlichen. Ist Punk bei denen noch Thema oder hören die heute alle Bushido? Also ich arbeite eher mit Kindern als mit Jugendlichen und die hören totale Scheiße. Aber also wahrscheinlich auch Bushido, keine Ahnung. Aber das ist ja so, dass man eigentlich als Jugendlicher immer das hört, was die Eltern am beschissensten finden. Also zumindest war das mir so. Im besten Falle, ja. Aber meistens ist ja, glaube ich, so, dass Musik mehr oder weniger im Hintergrund, also ist nicht mehr so wichtig wie früher, so als Identitätsmerkmal. Ja, man hört halt Musik so als Konsumware. Ja, das Problem ist ja, dass die Leute, die hören die Musik dann über Handy. Also ich meine, das ist ja total krank, ey. Die laufen dann mit dem Handy rum und hören das Musik aus dem Handy. Ja, da kann man ja Kopfhörer dran machen. Ja, machen die teilweise auch. Ja. Aber Keine Ahnung. Das ist es, aber wahrscheinlich bin ich dann auch zu alt ja, dafür, unsere um das zu hat verstehen. Auf komischen Kassettenrekordern gehört mit quietschenden Kassetten und in der falschen Geschwindigkeit und was ich alles, was mir alles für schlimme Schandtaten gemacht haben. Ja, ja, klar, aber trotzdem über ein Handy Musik zu hören, ey, das ist ja nur Plärr. Also da kommt ja gar nichts rüber eigentlich, oder? Ich mach sowas nicht. Ja, oder, also ich oder über einen Laptop. Ich mache da halt so Kopfhörer rein. Ja, ja, klar. Aber das ja. haben wir schon mal gehabt, das Thema. Glaube ich, vor 4 Jahren. Da habe ich schon mal drüber aufgeregt, ja. Wie man sowas machen kann. Ja. Da war ich auf einer Party gewesen und dann lief dann die ganze Zeit die Musik über so einen Laptop, irgendwie über die Laptopboxen und das war total irre und scheiße. Ja, so ist das halt, keine Ahnung. Also ich finde, Musik muss man laut hören und vor allen Dingen müssen da irgendwie Bässe sein. Halt anständig Bässe. Naja, der Mediamarkt, der hat ja einiges zur Verfügung, ne? Also an Möglichkeiten, da irgendwas anzuschließen. Also daran soll es nicht hängen. Ja, jetzt hören wir mal eine Band aus Brasilien, die Flicks. Ja. Und der Song heißt De Onde Oi Venho. Wahrscheinlich habe ich das total falsch ausgesprochen, egal. Auf jeden Fall sind das super liebe Leute, super nette Kumpels von mir. Die teilweise spielen die auch bei Agrotoxico, falls das einem schon mal was gesagt hat. Also das sind 2/3 Agrotoxico. Lass mich raten, ihr habt das auf der Tour, habt ihr die kennengelernt? Die habe ich kennengelernt 2003, als wir mit G-Strings in Brasilien waren. Mhm. Die hatten nämlich damals die Tour für uns organisiert und vorher kannte ich die halt auch nicht. Auf geht's! Auf geht's! Das waren es waren Flicks. fragt, Sven, wenn du beim ESC Fernsehmodings Musikdings wärst, was würdest du spielen? Ja, da muss der Puh drauf antworten, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Aber wir spielen jetzt mal noch einen anderen Song, den ich auch total geil finde. Auch alt natürlich. Und zwar Over the Edge von den Vipers. Nee, den wollte man am Schluss spielen, ach weil so, das so okay, lange ja, ist. Gut. Ja. Ja gut, dann spielen wir ja. Butcher Baby von Plasmatics. Butcher Baby, they're gonna put you away. It is so sick. Butcher Baby, dressed up in red. Butcher Baby, mess in your head. Butcher Baby, gone at night. Butcher Baby, turn on the lights. Oh yeah. Oh no. Oh yeah. Oh no. Oh yeah now. Oh no. Oh yeah. Butcher Baby, you're to kill. Butcher Baby, honor your will. Butcher Baby, today is the day. Butcher Baby, gonna pull you away. Ja, Hoshi. Hoshi schreibt hier die ganze Zeit. Hoshi scheint auf jeden Fall Ahnung zu haben und kennt sich aus. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, er ist unser Chef-Online-Redakteur. Okay. Da hat er Ahnung. Gut, hier war jetzt noch eine Frage. Was von Alpha One? Falls die Frage noch nicht kam, was war dein liebster Gig oder mit wem zusammen? Kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Das war immer der Letzte eigentlich, ne? Hm? Immer der Letzte. Nee, nicht unbedingt. Aber ich spiele immer gern und ich hatte, keine Ahnung, ich habe immer Spaß. Und ich kann das echt nicht sagen, was jetzt der Allertollste war. Also, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich, wo das Publikum am besten abgegangen ist. Ja. Und wo du dich im Backstage irgendwie besser amüsiert hast irgendwie oder genauso gut amüsiert hast wie auf der Bühne. Ja, aber wie gesagt, ich hab echt immer Spaß und das ist halt total schwer, das dann so zu vergleichen. Das war der Beste. Ist mein Gig von euch von Bullen abgebrochen worden? Oder wie oft? Ja, das ist schon vorgekommen. Also das letzte Mal in Neuwied mit Molotow Soda, da ist der Gig abgebrochen worden. Das ist aber jetzt auch schon, keine Ahnung. Also ich würde mal sagen, wegen 15 was? Jahre her. Wegen Ruhestörung? Ja, ja, das Übliche halt. Ja. Gab es auch irgendwie noch ein bisschen Stress nachher. Ja, ja, das war schon wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 2.12. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast war der Dominik. Ja, ich bedanke mich bei dir. Ja, ebenso. Wir spielen jetzt noch was, oder? Von Vipers. Genau, Over the Edge und nicht This Time, weil das haben wir jetzt nicht vorbereitet. Ja, könnten wir jetzt machen, aber nee, machen wir nicht. Okay. Du hast abgeschnitten, ne? Du hast das Lied gewünscht, bist hier Gast. Okay. Und deshalb. Ja, dann verabschiede ich mich. Macht's gut. Jo. Ciao. Just a mockery. Don't